der Morgen graut, nun wollen wir marschieren. Dann wurde an der laute Ruf, der Trommel soll uns führen. Auf, Kameraden, bringt sich ein Pass, wer von euch alle Sorgen macht. Freier Männer ab uns Ruhm und Ehr erwerben. In unseren Herzen lebt die Kraft und siegen oder sterben. Und wenn wir fallen, sterben wir für unser heiligen Manier. Auf unseren Wolken kehren, so unser Tod ist ehren. Des jungen Tages Licht, die Finsternis vergehen. So lass die Fahne hoch im Wind als heilige Mahner wehen. Die Trommel ruft zum Kampf, wo Land wir wollen.